WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute haben wir ein festes Thema. Das Thema heute Nacht heißt Hass. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die ja großen Hass auf jemanden haben oder auf irgendetwas haben. Warum hasst ihr? Was ist passiert? Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die gehasst werden. Warum werdet ihr gehasst? Was steckt dahinter und wie kommt ihr damit klar? Wie fühlt sich das für euch an? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über das Thema Hass, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Thema Hass heute Nacht. Und der erste Anrufer, die erste Anruferin ist Jasmina. Und Jasmina ist 19 Jahre. Guten Morgen, Jasmina. Guten Morgen, Domian. Hallo Jasmina. Jetzt bin ich gespannt, was du mir... Das wäre aufgeregt. Ja, das vergeht gleich. Jetzt bin ich gespannt, was du mir erzählen wirst oder möchtest zum Thema Hass. Ja, also ich hasse meinen Vater. Und zwar, weil er meine Mutter belogen und betrogen hat und sich eigentlich mein ganzes Leben lang noch nie um mich und meine Schwester gekümmert hat. Inwiefern hat er deine Mutter belogen und betrogen? Und zwar hat er bei meiner Geburt, also als ich auf die Welt gekommen bin, da war er nicht dabei, ist aber, also ein paar Stunden nach meiner Geburt, halt ins Krankenhaus gekommen und hat eine neue Frau mitgebracht. Wie? Ins Krankenhaus? Diese Frau ins Krankenhaus, direkt nach meiner Geburt. Und diese Frau hat er eben als Putzel von meiner Mutter vorgestellt. Und halt für den Moment. Und ist dann im Nachhinein mit der durchgebrannt. Das ist ja ungeheuer dreist. Die eigene Frau kriegt ein Kind, die Tochter kommt zur Welt und man geht mit der Geliebten ins Krankenhaus zur Frau und stellt die dann auch noch verlogenerweise als Putzhilfe der eigenen Familie dar. Das ist ja krass. Genau. Ja, finde ich auch total krank. Und also man muss dazu sagen, diese neue Frau, die war erst 15 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Wie alt war dein Vater? War 35 Jahre alt. Macht's noch schlimmer, das Ganze, finde ich. Ja, und meine Mutter war 30 zu der Zeit, genau. Mhm. Ist dein Vater dann für dauerhaft mit diesem Mädchen durchgebrannt? Ja, genau. Also er ist jetzt auch noch verheiratet mit ihr und hat 5 Kinder. Hat 5 Kinder? Und deine Schwester, ist die jünger? Ja, die ist jünger als du. Nee, die ist älter. Die ist 24. Die ist älter als du, genau. Sonst gäbe es keinen Sinn. Die ist älter, natürlich. Sie muss älter sein, ja. Genau. Wie hat denn dein Vater sich, deine Mutter wird es dir erzählt haben, wie hat dein Vater sich denn, bevor du geboren wurdest, die Jahre davor, ihr gegenüber verhalten und benommen? Also, so genau weiß ich das gar nicht. Also ich weiß, dass meine Mutter ihn sehr geliebt hat, auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie das Verhältnis im Allgemeinen war, weil meine Mutter ist jetzt auch nicht gerade so die einfachste Person, sag ich mal. Mhm. Aber was ich eben weiß, ist, meine Mutter ist erkrankt an MS, also Multiple Sklerose. Ja. Und da hat er wohl auch nie so Rücksicht drauf genommen. Hat so, dein... Aber so genau weiß ich das jetzt auch nicht. Ja. Gab es auch Gewalt in der Ehe? Weißt du was darüber? Das glaube ich nicht. Also ich glaube jetzt nicht Gewalt im Sinne von, dass er sie geschlagen hat oder so. Das glaube ich nicht. Aber 100% kann ich auch nicht sagen. Ja. Meine Mutter redet da auch nicht gerne drüber. Aber auf jeden Fall Lug und Betrug, das gab es. Auf jeden Fall, so, ja. Wie hat dein Vater sich dann dir gegenüber während deines ganzen Lebens bisher, als du Kind warst, Jugendliche und auch jetzt junge Erwachsene, wie hat er sich dir gegenüber verhalten? Also total passiv. Ich habe eigentlich nie wirklich viel mit von dem mitgekriegt. Also meiner Mutter war es immer sehr wichtig, so als Kind, dass ich ihn zumindest einmal im Jahr sehe. Einmal im Jahr, das ist auch nicht viel. Nee, überhaupt nicht. Ja, wir wohnen auch 700 Kilometer voneinander entfernt. Wie viele 100 Kilometer? 700. 700, okay, da ist es eine Weite. Genau. Ja. Und wie lange wart genau, ihr dann, wie lange hast du ihn dann gesehen, wenn du ihn einmal im Jahr gesehen hast? Ein Tag, meistens. Das war meistens so zwischen Weihnachten und Silvester, irgendwie dann ein Tag. Und ja, genau, aber das Problem ist, mein Vater ist auch, kommt nicht aus dem deutschsprachigen Raum und spricht auch kaum Deutsch, immer noch nicht. Woher kommt er denn? Mein Vater ist Marokkaner. Genau. Das heißt, er spricht kaum Deutsch. Wie hast du dich mit ihm dann verständigt? Ja, also immer sich so Brockendeutsch, wie irgendwie man gehabt hat. Und ansonsten ja irgendwie auch nicht so wirklich viel verständlich. Ich hatte ihm auch irgendwie nie wirklich was zu erzählen. Also, wie war das denn für dich, wenn diese Treffen anstanden? Bist du da gerne hingegangen zu ihm? Überhaupt nicht. Ich fand es jedes Mal schrecklich. Ja. Also ich habe mich nie getraut, weiß ich noch, weil zu der Zeit, ich dachte immer so, ich kannte das ja von den anderen Kindern aus dem Kindergarten und aus der Klasse und so, dass die halt immer, die haben ja alle ihren Vater geliebt. Mhm. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss meinen Vater auch lieben oder ich muss mich freuen, ihn zu sehen. Und deswegen habe ich das nie meiner Mutter gesagt, dass ich es blöd fand eigentlich. Und was hat der denn dann so mit dir gemacht an dem Besuchstag, wo du dann einmal im Jahr warst? Ja, also meistens war dann meine Schwester da auch bei und manchmal auch meine Mutter. Also dann haben wir irgendwie alle was zusammen gemacht. Ja, irgendwie Eis essen gegangen oder wir waren mal einen Tag in Nürnberg auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, irgendwie so. Okay, ja. Aber da kann man ja auch keine Bindung aufbauen. Überhaupt nicht. Null. Hat er denn für dich bezahlt? Ja, Unterhalt, ja, sehr, sehr wenig, aber ja. Hast du denn auch mal von ihm Geschenke bekommen? Nö, überhaupt nicht. Überhaupt mich auch nicht am Geburtstag oder so, nie gemeldet. Nie, ich glaube, der weiß nicht mal, wann ich Geburtstag habe. Bis heute nicht? Glaube ich nicht. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Weil ich denke, sonst wird er sich ja mal melden oder so. Meldest du dich bei ihm, wenn er Geburtstag hat? Nee, ist ein Tag vor meinem Geburtstag nur. Ja. So, jetzt hast du gesagt, Hass ist ja nur ein großes Gefühl. Ja. Und du bist sicher, wenn du sagst, ich hasse meinen Vater? Ja, ich hasse ihn. Also einfach, ich sag mal, der Hass kommt aus dem Unverständnis. Wie er so gegenüber sich meiner Mutter verhalten konnte. Wie man sowas machen kann. Das finde ich allerdings auch, dass man das nicht verstehen kann. Und es ist ja eigentlich auch unsäglich, dass er sich dir oder deiner Schwester gegenüber so verhalten hat. Ich gehe mal davon aus, dass er sich um deine Schwester auch nicht doll gekümmert hat. Ja, meine Schwester verzeiht ihm wohl noch ein bisschen. Also die haben auch noch ein bisschen Kontakt. Nun ist es mit dem Hass ja so eine Sache. Darüber werden wir sicher heute Abend auch noch sprechen. Wer hasst, hat ja am meisten selbst immer verloren und leidet. Weil das ja ein starkes Gefühl ist, was einen sehr in Anspruch nimmt. Wäre es nicht gut, wenn du es irgendwann schaffen würdest, zumindest deinem Vater gleichgültig gegenüber zu stehen? Ja. Ja, ich glaube, auf dem Weg bin ich auch. Also, ich sag mal, diese Gleichgültigkeit, sag ich mal, war ungefähr bis vor ein oder zwei Jahren, war er mir wirklich gleichgültig, bis ich eben von meiner Mutter diese Geschichte mit dem Krankenhaus gehört habe. Ja. Und da hat's dann angefangen, dass ich wirklich gesagt habe, so, ich hasse ihn jetzt. Ab da waren diese negativen Gefühle überhaupt erst da. Davor war er mir sogar wirklich gleichgültig. Beschreib das doch mal, was macht denn dieser Hass in dir aus? Was ist dieser Hass in dir? Wie zeigt er sich? Ja, dass ich einfach jedes Mal, wenn ich meine Mutter angucke und sehe, dass sie da irgendwie, was sie durchgemacht hat in ihrem Leben, wenn sie mir irgendwas davon erzählt, dass ich richtig aggressiv werde einfach. Zornig. Also diese Aggressivität. Ja, dass ich einfach dieses Unverständnis, wie eine Person sich so gegenüber einer anderen Person verhalten kann, kann ich nicht nachvollziehen, will ich nicht nachvollziehen und möchte ihm deswegen auch nicht verzeihen. Ich kann das gut verstehen. Ich würde wahrscheinlich genauso denken wie du, Jasmina, wenn ich so eine Geschichte in der Familie hätte. Dennoch wünsche ich dir, dass du wieder in die Gleichgültigkeit kommst. Das Ziel muss sein, dass du dich gar nicht mehr groß mit dem beschäftigst. Ja. Der darf gar keinen großen Raum mehr in deinem Leben haben. Und jetzt hat er diesen Raum noch in deinem Leben. Ja. Weil du zornig bist und oft dran denkst und dann kommen die Emotionen hoch und das ist dir eigentlich gar nicht wert, was er deiner Mutter, deiner Schwester und auch dir angetan hat. Ja. Jasmina, das war deine Geschichte zum Thema Hass, sehr nachvollziehbar. Dankeschön. Wie gesagt, ich wünsche dir Gleichgültigkeit. Ja, ich glaube, ich bin aber auf einem guten Weg. Das ist super. Und grundsätzlich wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute. Dankeschön, ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen. 0800 220 50 50. Unser Thema heißt heute Nacht Hass und ich möchte gerne mit euch sprechen, wenn ihr jemanden oder irgendetwas sehr hasst. Erzählt es mir, warum hasst ihr? Was steckt dahinter? Welche Geschichte ist da passiert? Und werdet ihr vielleicht persönlich von jemandem gehasst und ihr habt das Gefühl, das ist ungerecht? Wie ist das, wenn man so Gegenstand des Hasses ist? Wie fühlt ihr euch dabei? 0800 220 50 50. Und hier ist Vanessa und Vanessa ist 35. Guten Morgen, Vanessa. Guten Morgen, Domian. Hallo, Vanessa. Hallo. Hast du auch jemanden? Ja, tue ich wahrscheinlich auch, aber ich werde, glaube ich, noch mehr gehasst. Erzähl, fangen wir an. Von wem wirst du gehasst? Ich werde von meinem Ex-Freund gehasst. Was ist da passiert? Wir waren so circa 3 Jahre in einer On-Off-Beziehung. Und ich bin dann irgendwann schwanger geworden, ungewollt. Und und er wollte das Kind nicht. Mhm. Und als dann klar war, dass ich mich aber für das Kind entscheide, kippte die Stimmung und der Hass war groß und hörte nie auf. Was hat er denn zu dir gesagt, als du ihm mitgeteilt hast, ich habe mich für das Kind entschieden? Ja, also im ersten Moment, klar, hat er immer versucht, mich wieder davon zu überzeugen, es doch noch abtreiben zu lassen. Und hat mir dann auch immer so indirekt, gedroht, aber letztendlich immer so, und man hat mir angeraten, dir was ins Essen zu tun, damit du das Kind verlierst. Oder dann, weiß ich nicht, dann haben wir auch uns unglaublich oft natürlich gestritten. Und ich habe durch diesen ganzen Stress immer Blutungen gehabt, Frühwehen und ihm war das alles natürlich total egal. Also er hat dann auch immer gesagt, irgendwie, solange du noch selber fahren kannst, brauche ich nicht mitkommen und so. Was waren denn seine Argumente gegen das Kind? Ja, er sagte letztendlich, erstmal war immer so, die Familie hat er die Anfangszeit immer so vorgeschoben. Seine Familie? Ja, seine Familie, das wäre halt Schande mit einer Deutschen, also er ist Türke, mit einer deutschen Frau ein Kind zu bekommen. Daher wird er wert. Naja, und das war halt so. Wusste denn überhaupt die Familie, dass er mit dir zusammen ist? Ja, also die Geschwister ja, aber die Eltern halt nicht. Das heißt, er hat dich versteckt vor den Eltern. Genau. Was auch schon feige ist. Ja, aber das hätte ich natürlich anfangs schon wissen müssen, weil mit seiner Ex-Freundin hat er das viele, viele Jahre auch gemacht. Also so, erzähl mal weiter, wie es dann weiterging. Du hast das Kind bekommen? Ich habe das Kind bekommen. Also er hat sich kurz vor der Entbindung, hat er sich dann sozusagen nochmal ganz verabschiedet. Also es lief dann halt die ganze Zeit immer so hin und her. Ich habe ihn so ein bisschen auch gedrängt, doch zu bleiben, weil ich immer gedacht habe, der ändert die Meinung nochmal. Mhm. Naja, jedenfalls hat er dann kurz vor der Entbindung, ist er dann nochmal weg gewesen. Und als das Kind dann kam, habe ich ihn dann auch direkt benachrichtigt. Mhm. Und dann kam er irgendwie 2 Stunden nach der Entbindung ins Krankenhaus, hat mir da direkt eine Szene gemacht, wie ich das Kind bei diesen Namen geben konnte und wie heißt das, wenn ich fragen darf, wie heißt das Kind? Ja, möchte ich jetzt hier eigentlich gerade sagen, aber es hat halt einen deutschen Namen und halt keinen, auf den wir uns geeinigt hatten. Mhm. Achso, dann ging es gleich wieder darum, dass das Kind, er will sich nicht um das Kind kümmern, aber es soll einen türkischen Namen haben. Genau, und es war halt auch, er hatte er kam dann auch mit einem anderen Namen, also wir hatten uns dann, also ich war in der Schwangerschaft immer kompromissbereit, ich habe auch mal gesagt, klar kann sie einen türkischen Namen haben, aber müssen wir uns halt auf einen einigen, so. Und dann hatten wir auch einen, aber der wurde dann auch gar nicht mehr erwähnt. Er kam dann plötzlich mit, meine Mutter hat entschieden und die hätte gerne das und das, und den Namen. Ach, dann hat er es doch der Mutter erzählt. Das Kind, also sie hatte das wohl auch schon relativ früh erzählt, dass er Vater wird. Mhm. Und dann liegt Eltern waren aber lange nicht in Deutschland, also von daher warte das also, ein bisschen schon. Also ein Hin und Her mit dem Namen, aber letztendlich hat das Kind einen deutschen Namen bekommen. Genau. Und dann, wie entwickelte sich dann der Kontakt? Hat er sich dann weiter ein wenig um das Kind gekümmert oder ist er ganz weg? Nee, er war dann 5 Tage, ungefähr 5 Tage nach der Geburt hat er sich sozusagen wieder verabschiedet. Weil er irgendwie dann auch, da, weiß ich nicht, war eine Verabredung, die er nicht eingehalten hat. Dann gab es natürlich Ärger, das war ihm dann wieder alles zu viel. Und dann hat er gesagt, weißt du was, du machst das jetzt weiterhin alleine und so. Ich habe da keinen Bock drauf und weg war er. Dann habe ich 7 Monate gar nichts von ihm gehört. Mhm. Hat er denn die Vaterschaft anerkannt? Das hatten wir schon in der Schwangerschaft gemacht. Ja. Allerdings hat er sich bis vor kurzem sogar geweigert, den Unterhaltstitel zu unterschreiben. Aber das hat er jetzt gemacht? Ja, jetzt hat er es endlich gemacht. Muss man dann nachträglich zahlen? Wie geht das? Nee, das Komische ist, er hat gezahlt von Anfang an, hat aber irgendwie zwischenzeitlich, wo das Jugendamt dann natürlich da nachgehakt hat, irgendwie so nach dem Motto, er soll den Titel unterschreiben, dann hat er irgendwie er wird jetzt erstmal einen Vaterschaftstest haben wollen. Mhm. Also hat er natürlich bis heute nicht. Also ein unwürdiges Hin und Her in jeder Lage, kann man sagen. Ja. Genau, die Familie zum Beispiel, die hat innerhalb dieser 7 Monate, wo wir keinen Kontakt hatten, haben die Kontakt zu mir aufgenommen und wir haben eigentlich auch ein recht neutrales Verhältnis, aber es ist wenigstens ein Verhältnis. Mhm. Achso, das heißt auch, seine Eltern haben mit dir Kontakt aufgenommen? Ja, also die Geschwister haben Kontakt zu mir aufgenommen, ja. Dann habe ich über die Geschwister dann auch die Mutter kennengelernt und das ging auch ganz gut. Jetzt habe ich einmal jetzt auf den Vater, das war jetzt so mäßig. Ne, man merkt ja dann schon, man wird dann schon irgendwie als Mensch zweiter Klasse tatsächlich behandelt. Ja, aber dann über die Familie, die haben das dann irgendwie so gedeichselt, dass tatsächlich er dann vor einem Monat oder vor 2 Monaten vielleicht jetzt schon, plötzlich auftauchte und wir dann auch wieder Kontakt. Und es war das erste Telefonat, war schon wirklich voller Hass. Also ich hatte dann schon wieder die komplette Breitseite getroffen. Aber das wird dann besser, wenn er dich so ablehnt, dass er dann dich wirklich komplett in Ruhe lässt. Was soll der Kontakt? Er will jetzt aber Vater sein, sagt er. Wie merkst du denn den Hass, der dir entgegenschlägt? Ja, letztendlich ist das, ich werde gar nicht beachtet. Also selbst wenn er da ist, wenn er dann seine Tochter sieht, er beachtet mich nicht. Und er versucht halt auch jedem Gespräch, was nicht sie betrifft, aber es darf auch nur also für den Akutmoment sozusagen sein. Also es darf auch nichts jetzt wie Unterhaltstitel oder so. Mhm. Also diese ganzen Problemgeschichten darf man gar nicht irgendwie ansprechen. Verstehe. Wie ist das denn geregelt? Wie ist das denn geregelt mit den, ist es irgendwie geregelt, dass er das Kind auch mal ein paar Tage hat oder wie? Nein, gar nicht. Nee, das käme für mich auch gar nicht in Frage. So einen Menschen möchte ich gar nicht an meinem Kind so massiv haben. Also ich lasse ihm natürlich den Zugang, er ist nun mal der Vater. Ist das gesetzlich, ist das gerichtlich jetzt geregelt? Besuchszeiten? Nein. Nee, gar nicht. Also er hat Umgangsrecht, aber das liegt letztendlich in meiner Hand, wie oft das passiert. Hast du Angst, dass er vielleicht das Kind sogar entführt? Ja, Entführung eher nicht, aber ich habe schon Angst vor der Geschichte, die er ihr mal erzählen wird. Also da habe ich schon Angst, also weil er auch immer angekündigt hat, er wird das ihr erzählen. Was könnte er denn Böses erzählen? Ja, nee, letztendlich gibt es nichts Böses in dem Sinne zu erzählen, aber allein die Tatsache an sich, dass er das Kind nicht wollte und er sagt halt auch, er wird es ihr sagen. Ach so, meinst du? Und somit schadet man dem Kind, wenn man dem Kind sagt, dich wollte ich ja eigentlich gar nicht, ich verstehe. Ja, ja. Und er sagt ja auch, er steht halt auch vor mir und sagt, er hasst mich noch immer dafür, dass ich dieses Kind zur Welt gebracht habe, aber ist froh, dass sie da ist, so nach dem Motto, auch meine tolle Tochter. Aber wie schizophren, wie widersprüchlich. Wie furchtbar. Er sagt so, ich hasse, dass du das Kind zur Welt gebracht hast und dann wiederum sagt, das ist meine Tochter. Das ist ja grauenhaft. Ja, aber ich glaube, das ist bei ihm einfach nur diese Außenwirkung, weil natürlich nach außen sieht es natürlich auch schlecht, noch schlimmer aus. Ne? Ein uneheliches Kind mit einer Deutschen und dann auch noch keinen Kontakt. Du hast gerade am Anfang so eine Andeutung gemacht, dass du irgendwie auch Hast du auch zurück ihn? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ganz, ganz massiv war der Hass natürlich in der Schwangerschaft und auch jetzt so in der Zeit danach, weil klar, ich war natürlich völlig allein, ich war total aufgeschmissen, ich durfte eine Zeit lang in der Schwangerschaft überhaupt nichts machen und war ja, ne, also und klar, ne, Hormone bis zum Anschlag, das war natürlich auch alles. Also ich glaube, klar habe ich auch Fehler gemacht in der Zeit und habe ihn da auch wahrscheinlich auch echt unter Druck gesetzt, aber ich glaube, mittlerweile auch, es hätte sowieso nichts dran geändert. Wer gehen will, der geht. Wie alt ist die Kleine eigentlich mittlerweile? 9 Monate ist sie jetzt. So, ja, jetzt bist du natürlich an diesen Mann die nächste Zeit, eine lange Zeit deines Lebens gebunden. Ja, leider. Ja, die nächsten 20 Jahre kann man fast sagen. Ja. Du musst natürlich jetzt irgendwie einen Weg finden, dass du deinen Hass kanalisierst, damit der dich nicht kaputt macht. Und es muss irgendwie ein Weg gefunden werden, dass du dich vor seinem Hass schützt. Das ist natürlich alles sehr schön theoretisch gesagt. Ja, also meinen Hass habe ich mittlerweile wirklich im Griff. Ja. Es ist teilweise einfach nur Angst, muss ich sagen. Angst vor ihm, was jetzt als nächstes kommt. Also, ne, war ja bis jetzt alles dabei. Ich gehe, ich will gar nichts, ich will ihren Tod und jetzt bin ich der tolle Papa. Hast du Angst auch, dass er dir körperlich was antut? Nee, das glaube ich nicht. Also wir hatten zwar in der Schwangerschaft schon die ein oder andere körperliche Auseinandersetzung, aber nee, also ich glaube dadurch, dass ich auch nicht mehr zulasse, mich so massiv mit ihm zu streiten. Ihr hattet also, in der Schwangerschaft die ein oder andere körperliche Auseinandersetzung, was heißt denn das? Ja, also das war, also der ist natürlich auch mal so melodramatisch gewesen, mit Messer an sein Handgelenk halten und sein Leben wäre ja nicht mehr lebenswert, wenn dieses Kind käme. Und dann, klar, dann hat er mich auch mal ein bisschen härter angefasst oder auch mal geschubst oder so. Mhm. Oder es gab auch mal eine Amokfahrt mit einer Vollbremsung, wo ich dann am nächsten Tag noch im Krankenhaus war. Wo du schwanger warst? Genau, ja, ja. Ja, Mensch, aber ich glaube nicht, dass er da irgendwie das machen würde. Aber halt klar, der Hass ist natürlich groß. Er hat letztendlich mir die Schwangerschaft natürlich total ruiniert und er hat letztendlich der Kleinen auch ihre Familie genommen. Mhm. Also weil ich wäre für alles bereit gewesen. Ich hätte vieles in Kauf genommen. Er wollte halt nichts davon. Also, jetzt ist die Frage, wie man klug die Zukunft gestaltet. Ja, das möglichst weit weg von ihm. Wenn das geht und wenn er das akzeptiert, wäre das natürlich letztendlich die beste Lösung. Wenn er einfach, ja, eigentlich einfach, schon. Ja. Hast du darüber nachgedacht, wegzuziehen aus der Nähe von? Ja, das kann ich leider nicht. Manchmal ist das nicht so leicht getan, wie gesagt, mit dem Wegziehen. Ja, ja, aber ich rate die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich rate dir auf jeden Fall, wenn sich das weiter verkompliziert, dass du dir da eine Beratungshilfe suchst. Ja, dass du da jemanden, der auch erfahren ist mit solchen, gerade auch mit solchen Konstellationen, dass du jemanden an deiner Seite hast. Wir können dir gerne schon mal ein paar Adressen an die Hand geben für den Fall, dass gerne. Es ernst wird, dann hast du was in der Hand. Ja, sehr gerne. Sehr gut, Vanessa. Dann ruf dich mal ein Psychologe, der Jürgen, mal rasch an und händigt dir die Sachen aus, dann bist du schon mal auf der sicheren Seite. Ja, super. Ich wünsche viel Glück und alles Gute. Ja, danke gleichfalls. Danke, Vanessa. Eine schöne Nacht noch. Dankeschön, tschüss. Ciao. Ja, tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht ist Hass und der nächste Anrufer heißt Roman. Guten Morgen, Roman. Hey, hallo, Domian. Hallo, Roman. Zum großen Thema Hass rufst du an. Genau. Warum? Warum? Weil ich von meiner Familie gehasst werde, beziehungsweise auch meine Familie auf gewisse Art und Weise hasse. Wer ist die Familie? Aus welchen Personen besteht die? 4 Personen, also ich, mein älterer Bruder, der ist 33 und meine beiden Eltern. Und warum hassen die Eltern und der Bruder dich? Weil ich vor mehreren Monaten hat mich mein Bruder um Hilfe gebeten, was sein Studium angeht. Ich sollte ihm da ein bisschen unter die Arme greifen, weil es um ein wichtiges Examen ging bei ihm, von dem auch das gesamte Studium abhing. Und ich habe ihm dann auch geholfen bis zum gewissen Grad, wie ich es halt konnte. Was studiert er denn? Wie bitte? Was studiert er denn? BWL. Und kannst du das? Kannst du da helfen? Nee, weil ich studiere gar nicht, mache eine Berufsausbildung. Ich habe damit überhaupt nichts. Ich habe mit Uni überhaupt nichts am Hut. Ja, und wieso hat er dich angesprochen, dass du ihm da bei einer Arbeit, Examen, Seminararbeit, was auch immer, helfen sollst? Wie soll das gehen? Ja, er hat mich im April plötzlich angerufen und im relativ langen Telefonat hat er mir, sag ich mal, so eine Situation dargelegt, von der ich übrigens auch nichts wusste. Also wir haben ja schon jahrelang fast keinen Kontakt gehabt. Ich wusste zwar, er studiert und das ist ziemlich schwierig für ihn, aber ich wusste nicht genau, wie dramatisch seine Lage ist. Bevor wir auf die Lage kommen, nochmal die Frage, warum habt ihr jahrelang keinen Kontakt? Das hat damit zu tun, dass wir sehr unterschiedlich aufgewachsen sind und er auch mich immer ziemlich krass schikaniert hat in meiner Kindheit und immer so einen auf Erzieher gemacht hat, auf autoritäre Personen und entsprechend habe ich mich irgendwann von ihm abgewandt. Er machte auf älterer Bruder und hat dich da sehr unterdrückt. Genau. Ja, weil 11 Jahre Unterschied, das ist schon eine harte Nummer. Also. So, jetzt erklär mir, was er von dir, der du überhaupt keine Ahnung von BWL hast, was solltest du ihm da helfen? Ich sollte für ihn eigentlich erst so Vorlesungen mitschreiben. Also in der Zeit konnte er zu Hause sitzen und lernen. Ich bin in die Vorlesung gegangen, habe Mitschriften gemacht und aufgezeichnet. Hast du gemacht oder solltest du machen? Sollte ich machen, habe ich ihn auch gemacht, weil das war für mich, war in Ordnung. Das war jetzt nichts Großes, dass das war. Da habe ich auch eingewilligt, dass ich das mache, weil, wie gesagt, er hat sich an mich gewandt und ich habe gesagt, okay, wenn er mich jetzt inständig darum bittet, dann helfe ich ihm, ist ja immerhin noch Familie. Aber nochmal die fachliche Frage. Du bist null vom Fach und gehst da in eine BWL-Vorlesung. Kannst du das überhaupt so alles mitschreiben und aufnehmen? Du kapierst das doch gar nicht, was da erklärt wird. Ja, muss ich auch gar nicht. Ich habe mir nur die Mitschriften gegeben. Okay. Es ging darum, dass ich ihm das Material quasi übergebe und zu Hause dann weiter damit lernt und nicht die Zeit in der Uni verbringen muss. Verstehe. Und das ging halt irgendwann, das ging so 2 Monate, 1,5 Monate ganz gut und irgendwann meinte er zu mir, ja bla bla, der muss hier so eine Seminararbeit schreiben, 5 Seiten, so eine wissenschaftliche Arbeit. Und dann hat er mir das so untergejubelt, der hat direkt die ganzen Materialien gegeben und meinte, ja, kannst du dich dafür noch Urlaub nehmen und damit du die auch schreiben kannst. Und am Ende hat er sogar mich darum gebeten, mich gefragt, ob ich nicht vielleicht sogar krank machen kann in meiner Ausbildung, um da dem noch irgendwelche anderen Vorlesungen aufzuzeichnen. Also er hat sich noch mehr Recht daraus genommen. Ja, nochmal. Du machst deine Ausbildung als, du hast es gerade schon gesagt? Zerspannungsmechaniker, also Dreher-Fräser bin ich. So. Du bist meilenweit entfernt von BWL. Da sollst du eine Seminararbeit schreiben? Ja, ja. Wie soll das denn gehen? Du stehst doch da wie der Ochs vorm Berg. Keine Ahnung, das könnte ich auch nicht, das kann man nicht, wenn man nicht in der Materie ist. Eben, und auf jeden Fall, er hat das so runtergespielt, er meinte, ja, da muss er nur so ein bisschen was abschreiben, aufschreiben, was protokollieren, mehr nicht, aber letztendlich, wie gesagt, eben wie du sagst, das ist überhaupt nicht mein Fach, da habe ich überhaupt nichts mit am Hut und aussehen, letztendlich ist das ja sein Studium, das ist sein Ding, er muss das selber machen. So, dann hast du gesagt, nee, mache ich nicht, und daraus, was ist daraus jetzt resultiert? Mein Vater hat sich eingeschaltet. Was hat er gesagt? Der hat gesagt, von wegen, dass diese ganze Studiumssache, dass es ein bisschen größer ist, dass die Familie quasi, die Existenz der Familie davon abhängt, weil meine Eltern finanzieren ihn ja. Und wenn er quasi nicht durchkommt und aus der Uni rausfliegt oder das Studium nicht schafft und ohne Job dasteht, dann haben meine Eltern ja auch eine ganze Menge Geld drin versenkt und die leiden auch darunter, sag ich mal, also finanziell. Und dein Vater hat allen Ernstes von dir verlangt, das zu machen? Genau. Obwohl dein Vater auch, dem doch auch klar sein muss, dass du das gar nicht kannst, selbst wenn du es würdest wollen. Ja, aber er hat es verlangt. Also er meinte, dass du es irgendwie dann doch hinkriegst, dass du irgendwas abschreibst oder dir was zusammenbaust. Genau. Er meinte nach dem Motto so, das ist ja nichts Großes für mich und er hat auch kein Problem darin gesehen, dass ich Urlaub dafür extra nehmen soll. Wobei ich mir dachte, meinen Sommerurlaub kann ich auch irgendwie schöner verbringen als mit sowas. Ja, klar. Aber das ist ja wirklich eine kuriose Geschichte. Warum macht der Bruder das nicht selbst? Wie bitte? Ich sag, die Frage ist doch, warum macht der Bruder das nicht selbst? Die Begründung war, dass ihm die Zeit nicht gereicht hat, weil 6 Tage bevor er die Arbeit abgeben sollte, war ja dieses entscheidende Examen, von dem das ganze Studium abhängt, ob er jetzt da rausfliegt oder nicht. Und er meinte, die Zeit würde ihm nicht reichen. Das war die Begründung. Jetzt ist dein Vater hasst dich, weil du das nicht machst? Genau, weil ich ja laut seiner Sicht, also so wie er sich das zurechtlegt, habe ich ja quasi die Familie dann, sag ich mal, im Stich gelassen und er hat wortwörtlich gesagt, also bevor dieses Examen überhaupt lief, so zwei Wochen vorher, meinte er zu mir, wo ich gesagt habe, ich mache das nicht, dann meinte er, wenn das schief geht und dein Bruder das nicht schafft, dann werden wir dich zur Verantwortung dafür ziehen, weil du ja die Hilfe verweigert hast. Und hat der Bruder es nicht geschafft? Doch, er hat es geschafft. Und also er hat das Examen bestanden. Und trotzdem lehnt dein Vater dich ab? Nix, ja. Und die Mutter? Ja, die ist... die versucht das Ganze runterzuspielen, meint so, lass mal alles vergessen, ist ja nichts passiert und versucht weiter mich hier anzurufen und nervt mich und weil sie macht auf heile Welt und wegen dass alles super ist, alles toll ist und... Also ich halte nochmal fest, dein Vater und dein Bruder, die haben dich wegen dieser Sache verstoßen? Jo. Hattest du vorher noch bei deinen Eltern gewohnt? Nee, zwei Jahre schon nicht mehr. Und wie lange... ist das jetzt, liegt das jetzt zurück, dass sie dich verstoßen hat? Ende Juli war das jetzt. Ende Juli. Monaten. Genau. Wie war das? Was hat er zu dir gesagt? Ja, das war Katastrophe. Also ich war zu Besuch und es hat absolut nichts darauf hingedeutet. Also für mich war das Thema durch, weil ich habe zwei Wochen vorher, also Anfang Juli, habe ich das meiner Mutter schon gesagt. Mhm. Die hat mich noch gefragt, so, warum machst du das denn jetzt? Habe ich ihr das alles erklärt? Und die meinte so, okay, und einen ganzen Monat vorher bin ich zu dem gefahren und habe mit den beiden gesprochen. Da habe ich alles dargelegt und argumentiert und habe gesagt, warum ich diese Arbeit nicht schreibe. Mit welchen beiden? Mit dem Bruder und dem Vater? Nee, mit meinen Eltern. Mit den Eltern, okay. So, mein Bruder habe ich parallel, den habe ich angerufen, hat mir das auch gesagt. Also quasi, es waren alle informiert und für mich war das Ding gegessen. So, dann war ich Ende Juli da und wir waren vorher auf einer Grillfeier von meinem Onkel, kamen nach Hause und dann hat mein Vater direkt Vollgas gegeben und der meinte vorher hat nur so angedeutet, ja, wir müssen gleich nochmal reden. Mhm. Aber ich wusste jetzt nicht über was, ich habe das überhaupt nicht verstanden, was er meint. Und eigentlich wollte ich direkt nach Hause fahren, plötzlich ging's los und er hat dann richtig Vollgas gegeben und meinte, ja, du gefährdest hier die Familie, hier steht alles auf der Kippe, verstehst du das nicht? Und dann ging's halt los, von wegen, wir werden dich zur Verantwortung ziehen, ne? Du hast jetzt die Möglichkeit, entweder du schreibst das, oder du weißt, wo die Tür ist und also dieses Angebot von wegen, du fliegst dann raus und letztendlich, also ich konnte auch gar nichts mehr sagen, ich habe noch irgendwie versucht, dann irgendwie was entgegenzusetzen, so quasi zu argumentieren, aber der ist gar nicht darauf eingegangen, war nur noch so, der war komplett auf 180 und... Du bist gegangen? Ja, ich bin geflüchtet, weil ich hatte schon Angst, dass der mich vielleicht gleich noch die Hand gegen mich erhebt. Also das war schon, der war schon richtig aufgebracht. Das war, so habe ich den schon länger nicht mehr erlebt. Ist das verbunden quasi mit einem Verbot, einem Hausverbot, dass du gar nicht mehr nach Hause kommen darfst? Ist es eigentlich nicht, weil meine Mutter meinte jetzt am Telefon von noch vor einer Woche von wegen, dass ich gerne vorbeikommen kann und ist ja alles kein Thema und so, ja, aber ich will das nicht so wirklich abkaufen, also das glaube ich nicht. Boah, Roman, was ist das für eine eigentlich bekloppte Geschichte? Ja. Wirklich? Wie kann man denn das von jemandem, also von dir verlangen, sowas zu machen? Ja. Und wie kann man dann sich so als Vater so benehmen? Ich schäme mich schon fast für deinen Vater, wenn ich das so höre. Mhm. Wie war denn früher so dein Verhältnis zu deinen Eltern und deinem Vater? Ja, ist alles ziemlich angespannt, weil die haben mich, sag ich mal, ein bisschen eigenartig erzogen. Also ich stand immer hinten an, weil ich halt auch Eltern und Bruder habe und ich war der Jüngste und entsprechend habe ich immer einen drauf bekommen. Die haben den Älteren vorgezogen? Ja, in gewisser Art und Weise. Und die haben den auch mich erziehen lassen. Also entsprechend habe ich auch jahrelang drunter gelitten. Und ist da so ein Dünkel auch in dem Spiel nach dem Motto, du bist nur in Anführungszeichen Handwerker und der tolle Mann studiert ja BWL? So ein bisschen, ja. Ja, verstehe. So, wie gehst du jetzt damit um? Das ist ja für dich auch eine sehr schwierige Situation. Die Eltern sind irgendwie blockiert, der Bruder ist weg. Wie fühlst du dich dabei? Ja, sehr distanziert. Also ich versuche auch mit keinem von ihnen jetzt Kontakt zu halten und habe die schon alle mehrere Monate nicht mehr gesehen und habe auch erstmal, ich denke mal, für den Rest des Jahres nicht vor, da irgendwie hinzufahren oder mich mit denen irgendwie abzugeben. Und weil ich, wie gesagt, ich will die weder sehen noch mit denen sprechen. Bist du traurig? Ja, in gewisser Weise schon, weil eigentlich ist es immer noch die Familie und mich macht das sehr traurig, wenn ich andere Familien sehe, die halt funktionieren, wo es halt geht, wo die Kinder auch ein gutes Verhältnis zu den Eltern haben, obwohl sie schon längst ausgezogen sind. Wohnst du weit weg von den Eltern oder besteht die Gefahr, dass ihr euch zufällig irgendwo in der Stadt auf der Straße seht? Nee, ich bin mittlerweile weiter weggezogen. Ah, ja. Ich finde auch, Roman, dass dein Vater den ersten Schritt machen muss. Er hat, ja. er hat den Karren in den Dreck gefahren. Nicht du. Mhm. Finde ich. Aber wie du deinen Vater schilderst, bin ich da nicht so optimistisch, dass der das tut. Nee, das wird er auch nicht machen. Ja, also ja. Das wird er nicht machen. Das erwarte ich von ihm auch gar nicht. Auf jeden Fall tut mir das sehr leid. Ich finde, dass du völlig korrekt dich verhalten hast. Ja, danke. Und da kann man nur hoffen, dass deine Mutter vielleicht doch irgendwie moderieren kann und das Ganze ein bisschen hinbiegen kann wieder. Ja, das ist, ich glaube, sie kriegt das eher nicht hin, weil sie ist so jemand, sie sieht halt nicht das, was wirklich abgeht. Mm, sie ist eher so, sie ist irgendwie ziemlich realitätsentfernt. Weil ich habe sie darauf angesprochen. Sie meinte, komm doch vorbei, also es geht ja auch um meine Freundin, sie meinte, kommt doch beides vorbei, so für Essen an irgendeinem Sonntag. Da meinte ich, ja nee, ich kann nicht vorbeikommen, weil letztes Mal, wo ich bei euch war, habe ich da erstmal so eine Ansage kassiert. Da meinte sie, ja, hat sie wortwörtlich gesagt, lass doch jetzt so erstmal alle, lass einfach alles vergessen. Das ist ein ernst gemeinter Vorschlag von mir, alles vergessen. Ich verstehe, dass du da jetzt auch erstmal verletzt bist und mal eine Weile Ruhe haben willst und wenn du sagst, so bis Ende des Jahres auf jeden Fall erstmal Distanz und dann kann man weiter gucken. Ja. Ich wünsche dir viel Glück, Roman. Alles Gute. Also, vielen Dank, Domian. Tschüss. Ciao. 1.36 Uhr haben wir. Unser Thema heißt Hass. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die hassen und die gehasst werden. Und hier ist Martin. Martin ist 47. Guten Morgen, Martin. Ja, schon guten Morgen, Domian. Hallo, Martin. Wirst du gehasst oder hast du? Ich werde gehasst. Du wirst gehasst? Mhm. Warum und von wem? Von meiner eigenen Mutter. Warum? Da kann ich nur mutmaßen. Und zwar, ja, seit der Geburt eigentlich schon. Und zwar ist es so, dass ich meine Mutter damals ihr Studium unterbrechen musste. Sie hat damals Medizin studiert. Mhm. Und... Aber sie hat das dann irgendwann fortgesetzt. Bitte? Sie hat das Studium dann irgendwann fortgesetzt. Nein, dieses Studium nicht. Sie hat dann, als ich aus dem Gröbsten raus war, auf Lehramt studiert. Und trägt sie dir nach, dass sie vielleicht ihren Traumberuf deshalb wegen dir nicht ergreifen konnte, nämlich Ärztin zu werden? Sie hat es nie direkt gesagt, aber ich vermute mal, dass das mit der Grund ist, weswegen ich von ihr gehasst werde. Wie hast du das denn früher so gemerkt, dass du von ihr abgelehnt oder gar gehasst wirst? Indem ich wegen Kleinigkeiten hart rangenommen wurde. Also ich wurde schon als kleines Kind hart rangenommen. Also auch wegen kleinster Vergehen wurde ich schon in eine Toilette gesperrt und auch teilweise geprügelt. Also dass ich, wie man so früher so schön nannte, halt den Popo voll gekriegt habe. Mhm. Und zu dem, was noch hinzukam, ist auch noch, dass ich also unter frühkindlichen Autismus leide. Ich habe einen Schwerbehindertenschein von 50% mittlerweile und was sich zusammenhängt. Wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben eben gezogen hat. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Nein, ich habe noch zwei Geschwister. Also mein Bruder, der ist 9 Jahre später geboren. Und dann ist noch 3 Jahre danach noch noch ein Kind gekommen, auch nochmal ein Junge. Und die sind besser behandelt worden? Die sind besser behandelt worden, ja. Wie hat sich denn dein Vater dir gegenüber verhalten? Mein Vater, ja, der hat sich eigentlich mir gegenüber neutral verhalten. Er hat zwar schon anmerken lassen, dass er mich auch anders gewünscht hätte, eben ohne diese Behinderung. Aber er hat sich also da alle Mühe gegeben, um es mir nicht anmerken zu lassen. Man hat schon gemerkt, er hat ein Problem damit. Glaubst du denn, dass dein Vater dich auch nicht gewollt hat? Das ist schwer zu sagen. Ich denke mal schon, er hat gewollt, aber er hat ich eben anders gewollt, ne? Nicht so wie ich geworden bin. Also du sprichst jetzt die Behinderung an. Mhm. Die macht sich wie bei dir bemerkbar? Die macht sich insofern bei mir bemerkbar, ich merke das heute noch, dass ich fürs Lernen langsam, also dass bei mir das Lernen zeitaufwendiger ist. Also. Ich brauche langsam einfach, ich habe auch damals heute heißt es Förderschule, ich habe damals hießen die noch Sonderschulen für Lernbehinderte, die habe ich damals besucht und mir ist es auch bis heute nicht gelungen, einen Arbeitsplatz zu finden. Das heißt, ich habe mehrere Einarbeitungsphasen hinter mir und wieder Eingliederungsprozesse in den Arbeitsmarkt. Mhm. Und mittlerweile läuft bei mir ein Antrag auf Erwerbsunfähigkeitsrente. Ah, ja. Deine Mutter lebt noch. Meine Mutter lebt noch, ja. Wie hat sich denn du bist jetzt 47 Jahre alt, mhm. wie hat sich denn der Kontakt dann, als du erwachsen warst und bis heute entwickelt zwischen dir und deiner Mutter? Also ich muss dazu sagen, meine Mutter, die hat also nach der Scheidung zu trinken angefangen und ich habe also die Streitigkeiten haben auch damit angefangen, dass ich sie zur Rede gestellt habe bezüglich ihres Alkoholkonsums und mich da kritisch geäußert habe und das hat ihr sehr missfallen. Und ja, das ging dann so weit, dass sie den Kontakt zu mir abgebrochen hat. Ach, bis heute? Bis heute, ja. Also ich habe trotz alledem auch der Tatsache, dass ich geheiratet habe, dass sie Oma geworden ist, ich habe sie zur Hochzeit eingeladen. Mhm. Und sie ist nicht gekommen? Sie ist nicht gekommen und auch die Tatsache, dass sie Oma geworden ist, hat sie also auch keinen Funken wohl scheinbar interessiert. Ich war sogar noch Weihnachten. Letzten Weihnachten sogar noch da mit meiner Tochter. Meine Tochter hat ihr noch sie trinkt sehr gerne, also noch eine Weinflasche überreichen wollen und waren da im Treppenhaus und uns wurde die Tür zugeschlagen mit dem Kommentar, wir wissen ja wohl, dass sie das nicht möchte. Was, den Kontakt oder den Wein? Ja, wir wissen ja wohl, dass sie den Kontakt nicht möchte, ne? Es ging um den Kontakt. Sie möchte den Kontakt nicht. Kurze Anmerkung, Martin, mhm. ist ein bisschen seltsam. Sie ist Alkoholikerin und ihr schenkt ihr zu Weihnachten eine Flasche Wein? Ja, wir können es ja eh nicht verhindern, ne? Ich meine. Naja, okay, das ist jetzt eine Nebengeschichte. Auf jeden Fall hat sie die Tür zuschlagen, hat gesagt, sie will den Kontakt nicht. Es ging um den Kontakt. Es ging um den Kontakt, ja, sie möchte den Kontakt nicht. Also wir wüssten ja, dass wir das nicht ich wüsste ja, dass sie das nicht wollte, so hat sie sich dann mir gegenüber dann da ausgedrückt und wenn man das ganze Leben lang von der eigenen Mutter so weggestoßen wird oder gar das Gefühl hat, gehasst zu werden von der Mutter, wie empfindest du das? Wie fühlt sich das für dich an? Es ist anfangs war ich wütend und sauer auf meine Mutter und heute ist es einfach nur eine unendliche Traurigkeit. Also es hat nicht auch Hass bei dir ausgelöst, ihr gegenüber? Zeitweise ja, aber das bezog sich mehr auf ihr Trinkverhalten, weil sie eben da uneinsichtig war. Hm. Hast du sie denn irgendwann mal zur Rede gestellt, wie sie dich als Kind behandelt hat? Ja, das habe ich. Aber das wurde alles klein geredet und runtergespielt, ne? Und abgestritten. Also da. Wenn du an deine Kindheit und Jugend denkst und an die Beziehung zu deiner Mutter, was war der schönste Augenblick zwischen dir und deiner Mutter? Was war der schönste Augenblick zwischen mir und meiner Mutter? Schwer zu sagen. Ja, also wo ich mit ihr gut ausgekommen bin oder die Momente, wo es zwischen meiner Ehe, wo es sich abzeichnete, dass die Ehe meiner Eltern in die Brüche ging. Mhm. Sie hatte damals einen Freund und da hat sie also er hat sie sich also mir anvertraut bezüglich ihrer Eheprobleme und hat also ihr Herz ausgeschüttet und ich war sozusagen ihr Ohren, ne? Ihr Kummerkasten. Also sie hat sich bei mir ausgeheult, okay, bezüglich ihrer Ehe. Das hätte ja eine Nähe entstehen können, aber das hat sich hinterher dann wieder aufgelöst. Das hat sich hinterher wieder aufgelöst, ja. Es war zeitweise, war da was, dass sich da eine Nähe so anbahnte, aber als sie dann mit ihrem Freund damals zusammengezogen ist, da war dann auf einmal der Freund wichtiger und da gab's dann, durch den ist sie auch da noch mehr in den Alkohol gekommen, weil der selber auch, ja, da. Ja, um das zeitlich einzuordnen, wie alt warst du, als der Freund da ins Spiel kam? Ich war 17 und. 17, okay. Ja, das war kurz vor meinem 18. Geburtstag. Also ich war so auf der Schwelle zwischen dem 17. und 18. Geburtstag. Hat sie dich als Kind mal in den Arm genommen, mal mit dir gekuschelt, was so liebevolle Eltern machen? Ja, das ist nie geschehen, aber da hat meine Mutter mir gesagt, ich hätte das nicht gewollt, das hätte mit meinem frühkindlichen Autismus zu tun, dass ich keine Nähe hätte, als Kind keine Nähe gehabt zulassen wollen, so wurde mir das von ihr. Ist natürlich eine gute Ausrede und ich frage, was war zuerst da? War dein Autismus da oder war ihre Kälte zuerst da? Ich denke mal, Kinder sind ja sehr feinfühlig, sag ich mal, und ich denke mal, dass ich schon als Kind gemerkt habe, dass ich auf Ablehnung seitens meiner Mutter, sage ich jetzt mal. Ne? Wie alt ist deine Mutter heute? Sie ist 49 geboren. 49, ja, kann man sich eben ausrechnen. Ne? Also man sieht, wie weit ich das schon verdrängt habe, das Ganze, ne? Weil es mir auch nahe geht. Ne? Wenn... Deine Mutter ist 49 geboren. Mhm. 49, 59, 59, 60, also 60. Sie ist jetzt am März 60 geworden. Wenn deine Mutter stirbt irgendwann, was wird das in dir auslösen? Tja, das ist eine gute Frage. Was wird das in mir auslösen? Also mittlerweile, ja. Ist ja dieser Groll, was diesen Alkoholismus angeht. Mittlerweile habe ich eingesehen, dass ich sie nicht vom Alkohol wegbekomme. Ne? Das hat uns ja entzweit. Also weil ich immer wieder das Thema angeschnitten habe und ihr immer nahegelegt habe, sie soll auch einen Entzug machen und ihr versucht haben klarzumachen, dass sie ein Alkoholproblem hat, aber das sind immer nur Bierchen, die sie in der Kneipe trinken. Ne? Also wurde das dann verniedlicht. Aber hier geht es ja nicht nur um diese Alkoholphase, sondern du würdest, wenn du deine Mutter irgendwann verlierst, dann verlierst du ja die ganze Zeit, die du mit ihr verbracht hast. Aber ist jetzt die Frage, was verliere ich? Ich meine, ich habe ja jetzt auch von ihr nichts. Ne? Was verliere ich da großartig? Ne? Ich meine, es wird sich ja jetzt, sie ist ja jetzt quasi verloren. Genau, ja. Sie ist ja jetzt schon quasi wie, ja. Ne? Wenn sie auf dem, solche Geschichten hört man ja auch öfter, nehmen wir mal an, sie würde auf dem Sterbebett dich rufen, wenn sie im Sterben liegt und sie würde um Verzeihung bitten, könntest du das? Ja. Würde ich tun. Das finde ich toll, dass du das so schnell aussagst, ja. Was mich auch wundert, dass sie gar kein Interesse hat, ihre Enkelin kennenzulernen. Meine Tochter, die ist mittlerweile 3 Jahre alt. Ja, traurig und schlimm. Und auch zur Hochzeit war sie eingeladen und ich habe da ein paar Versuche gestartet, ne, der letzte eben, letzten Weihnachten und... Aber ich glaube, du kannst nicht mehr machen dann. Nee, eben. Ich denke mal auch. Und ich bin auch, es ist auch mit ein Grund, weswegen ich in psychologischer Behandlung bin. Mhm. Und mein Therapeut, der meinte auch, ne, dass also da, also seitens, von meiner Seite, nichts zu machen ist. Dass ich alles versucht hätte und der weiß auch nicht mehr, was ich jetzt noch hätte tun können, ja. Außer das, was bereits von mir getan wurde, um den Kontakt zu. Also, lieber Martin, mir tut es sehr leid, was da in deinem Leben passiert. Das ist wahrscheinlich jetzt so ein Punkt, wo man es einfach akzeptieren muss. Du hast so viel unternommen und du kannst nicht mehr machen. Mhm. Ich kann dir gerne noch ein Gespräch auch mit meinem Psychologen anbieten, wenn du das möchtest. Sehr gerne. Der heißt auch Jürgen heute Nacht und dann ruft der Jürgen dich gleich zurück. Alles klar. Wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Alles klar, danke. Ciao. Tschüss Martin, ciao. So. Und hier ist Michael und Michael ist 80 Jahre. Guten Morgen, Michael. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Michael, ich freue mich, dass du da bist. Ich auch. Aber zum ernsten Thema, einem sehr ernsten Thema, Hass. Ja, Domian, Hass ist ja ein schlechter Ratgeber. Allerdings. Aber manchmal, dann meint man könnte denjenigen, den man da im Bilde führt, hassen. Aber pass auf, es geht mir um Folgendes. Ja. Ich habe ja nun ein paar Wochen hinter mir in meinem Leben und habe erlebt, in den ganzen Jahren, seit es aufwärts geht in Deutschland, immer waren Runden, Lohnerhöhungen, Rentenerhöhungen. Das ging immer nur um Erhöhungen und dann meistens prozentual. Ja. Dann habe ich aber schon sehr früh erkannt, dass diese ganzen prozentualen Erhöhungen doch wirklich das Ungerechteste ist, was es gibt. Das finde ich auch. Also, das finde ich auch. Das höre ich gerne. Die Großen sahnen ab und die Kleinen kriegen nur ein bisschen. Genau dieses Thema, das beschäftigt mich. Mhm. Ich wollte schon anrufen, jetzt vor der Woche, wie diese Heidi angerufen hatte, die mit dem Zahnersatz Probleme hatte. Mhm. Da ging es mir auch hier, von wegen Altersarmut. Mhm. Die schreien alle, Altersarmut, Altersarmut. Was haben wir denn erlebt? Jedes Mal, wenn eine Lohnrunde oder irgendetwas erhöht wurde, dann kam eine Preiserhöhung sowieso hinterher. Mhm. Die Preise gingen höher und dann kam schon wieder die nächste Forderung. Mhm. Wir können nicht mehr. Und wenn dann prozentuale Erhöhungen gewesen waren, dann mussten die Kleinen genauso viel für die erhöhten Preise bezahlen wie die Großen. Ja, oder man muss sich nur ausmalen, wenn jemand, es gibt ja genügend Leute, die auch fette Renten kriegen, wenn du 3.000 Euro Rente kriegst und kriegst da 5%, früher waren das ja höhere Beträge, 5% Erhöhung, was der mehr kriegt als die kleine Rentnerin, die vielleicht nur 500 Euro kriegt oder 600 Euro, wenn die nur 5% kriegt. Eben. Das ist allerdings sehr richtig, was du sagst. Heißt das, dass du irgendwie einen Hass auf das System hast? Auf diese Art und Weise, wie das seit zig Jahren läuft. Seit Ende des Weltkriegs? Also ich kam 1948 in die Lehre und habe dann nach 3 Jahren bin ich dann in eine Fabrik gekommen. Da musste ich auch in die Gewerkschaft eintreten. Mhm. Da kam dann die erste Lohnerhöhung zum Beispiel, da kostete dann, ich gebe jetzt nur ein Beispiel, da kostete ein Glas Bier damals 30 Pfennige. Ja. So, und dann kam die erste Lohnerhöhung. Einer hatte 80 Pfennig Stundenlohn, der andere hatte das Doppelte. Mhm. So, und dann standen wir da. Ich sage, hör mal, findest du das hier recht? Mhm. Ja, wir haben beide jetzt 5% zugesetzt gekriegt, du hast 10 Pfennig mehr. Ich habe nur 5 Pfennig mehr. Ja. Das stimmt doch irgendwas nicht. Ja, das stimmt. Na ja, gut, das ist so. Das macht doch nichts. Aber so ging das dann. Ja, der viel hat, kann natürlich großzügig sagen, macht ja nichts. Ja. Mhm. Aber wenn ich dann zum Beispiel sehe, wenn irgendwelche Funktionäre da oben stehen und brüllen dann vor tausenden Versammelten, Kollegen, was denkt der sich überhaupt? Die Kollegen da unten, die gehen auf die Straße zum Streiken und zum Krakeelen, damit das dieses Gebrüll Erfolg hat. Und hinterher sind das wieder diejenigen, die am wenigsten haben. Denn die Kleinsten, die laufen am ersten mit. Und einmal kann ich mich erinnern, das ist schon lange her, da war der Lafontaine noch im Saarland Ministerpräsident. Ja. Der hat mal geäußert, dieses prozentuale System mit den Lohn- und Gehaltserhöhungen, das ist ungerecht, das kann nicht so weitergehen. Mhm. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf. Mhm. Aber ich habe nie wieder irgendjemand gehört, der dieses Thema in der Weise angesprochen hat. Jetzt frage ich dich mal, was hältst du davon? Ich möchte das jetzt mal hier in der Öffentlichkeit sagen. Dann hören vielleicht mehr zu, als wenn man dann in kleiner Runde sagt. Ich habe es dir gerade spontan gesagt, dass ich da völlig auf deiner Seite bin. Und das immer, also Ungerechtigkeit empfunden habe. Man hätte das anders staffeln müssen. Ja, man hätte den Kleinen mehr Prozente zubilligen müssen als den Oberen, die viel Rente kriegen oder die eben ein hohes Gehalt haben. Ja, genau. Das ist kein gerechtes System. Das finde ich genau wie du. Da habe ich früher in der Familie auch, wir kommen ja aus einer alten sozialdemokratischen Familie, haben wir oft darüber gesprochen, dass das nicht gerecht ist. Aber leider haben auch meine Parteifreunde in der Sozialdemokratie das nie umdrehen können oder verändern können. Ja, aber ich frage mich nur, kommt denn nie einer da drauf, mal dieses Thema anzusprechen, dass das mal geändert wird? Jetzt zuletzt sind ja Erhöhungen mit Beträgen gemacht worden. Mhm. Nicht? Mit den Kita-Angestellten. Ja, da sind dann Festbeträge eingesetzt worden. Aber das sind dann Beträge, da denkt ja ein Rentner, der 500 Euro Rente hat, der denkt sich ja da, also wie ist das möglich? Der kriegt 100 Euro mehr auf einen Monat und die anderen, die müssen die Strompreise, die Spritpreise, die steigen kontinuierlich an. Darf ich dich persönlich fragen? Muss der Kleine so bezahlen wie der Dicke. Genau. Darf ich dich persönlich fragen, ob du dich auch selbst dazu rechnen würdest zur Altersarmut? Na, zur Altersarmut möchte ich mich nicht. Ich komme zurecht. Du kommst zurecht. Ich komme zurecht, ja. Aber ich höre nicht zu den Rentnern, die sagen, ich weiß gar nicht, wie ich meine Rente verleben soll. Ich verstehe. Ich kriege so viel Rente, ich weiß gar nicht, was ich damit mache. Also ich kann deine Kritik oder deinen Hass, deine Ablehnung auf diese Thematik kann ich gut verstehen. Jetzt höre ich gerade von meiner Regie, dass wir noch einen Dennis in der Leitung haben. Stimmt das? Bitte? Bleib mal kurz dran, Michael. Ja, ich höre schlecht. Ich frage meine Regie, was wir jetzt weitermachen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert. Okay. Also du sagst, dass du über die Runden kommst, aber Dicke hast es auch nicht. Bitte? Ich sag, du sagst zu mir, dass du über die Runden kommst, aber so Dicke hast du es auch nicht. Nein, nicht. Nee. Was, Michael, du bist 80 Jahre, du hast ein langes Leben hinter dir, du hast viele Politiker miterlebt, viele tolle großen Reden gehört. Allerdings. Was hat diese Unzufriedenheit bei dir bewirkt? Hast du irgendwann aufgehört zu wählen, zum Beispiel? Nein. Ich gehe auch regelmäßig zu allen Wahlen. Ich sage nicht, das hat keinen Zweck. Ich wähle, aber... ich sehe, wie die Sache weiterläuft. Ich kann mir keinen Reim darauf machen, wie das noch enden soll. Und wenn wir jetzt hier diese Leute alle kriegen, die hier durchgefüttert, die sind ja auch manchmal als Arbeitskräfte willkommen und sie tragen vielleicht auch eines Tages zum Sozialprodukt bei. Ja. Aber unsere Regierung, die, ich weiß nicht. Also du bist eher pessimistisch und kritisch, auch was die neue Situation anbelangt. Ja, allerdings. Aber das kommt auch ein bisschen drauf an, wo die Leute herkommen. Mhm. Wenn die Leute um ihr Leben bangen müssen und was man hört, dann kann man verstehen, dass die weg wollen. Allerdings, was sagte heute der Herr Gysi? Die Deutschen sind die drittgrößte Waffen. Der drittgrößte Waffenexporteur. Mhm. So. Und da kann sich ja jeder einer denken, was dabei rauskommt. Wenn keine Waffen geliefert würden, dann würde manches aufhören. Aber es wird immer weiter gemacht. Die verdienen ja alle daran. Mhm. Wenn du der Politik gegenüber so enttäuscht bist, wie du es gerade beschrieben hast, darf ich dich fragen, welche Partei du wählst überhaupt noch? Du musst es nicht sagen, wenn du es nicht möchtest. Ja. Also ich wähle bestimmt nicht die dicken Parteien, wo unsere meisten sind. Ich wähle die, wo ich mir dann von verspreche, dass die mal ein Wort mitzureden haben. Okay. Ich bin nicht rechtsorientiert. Also ja. Und ich habe den Krieg mitgemacht und die Nachkriegszeit. Ja. Ja. Michael, ich danke dir für diese Meinungsäußerung, die nur einen ganz anderen Aspekt in unser Leben, in unser Thema gebracht hat. Ja, richtig. Wie gesagt, ich glaube, du hast vielen, vielen, vielen Leuten da aus dem Herzen gesprochen, was das Geld anbelangt und die prozentualen Steigerungen. Ja, vielleicht. Vielen Dank. Vielleicht wird der ein oder andere zum Nachdenken kommen und mal darüber überlegen, wie das zusammenhängt. Ich danke dir herzlich für deine Meinungsäußerung und wünsche dir alles Gute, Michael. Ja, danke ebenfalls. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, liebe Leute, das war's für heute. Unsere Sendung zum Thema Hass. In der Technik gewarnt ist Martin Dannhauser. Morgen sind wir natürlich auch wieder für euch da, dann wieder mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt morgen ab 0 Uhr wie immer anrufen unter der bekannten Nummer. Da sind die Leitungen geschaltet oder eben auch mailen domian@wdr.de. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht und ich sage Tschüss. Bis morgen.